Niedriglohnjobs und erzwungene Flexibilität. Wir verlieren unsere innere Mitte. Mittelschicht, das ist ein absolutes Reizwort. Der Begriff triggert uns, er macht uns Deutsche richtig kirre. Sobald irgendwo Mittelschicht steht, wollen wir mehr darüber erfahren. Wir wollen wissen, wo wir stehen, wollen uns mit anderen vergleichen, uns einordnen. In der Zeitungsredaktion, in der ich arbeite, der Welt, kann man das sogar an Statistiken ablesen. Den Leserzahlen. Es gibt wenig andere Themen, die auf dem Nachrichtenportal unserer Zeitung derart häufig angeklickt werden, wie all die Fragen, die sich rund um diesen Begriff drehen. Verdiene ich mehr oder weniger als andere? Liege ich mit meinem Jahreseinkommen eher in der mittleren Mittelschicht oder doch in der unteren? Was kann ich mir leisten mit meinem Einkommen? Wie sehr der Begriff uns anrührt, wie groß die Angst ist, vielleicht schon gar nicht mehr dazuzugehören, zu dieser ominösen Mittelschicht, das wurde Ende 2018 richtig deutlich. Auslöser war eine Äußerung von Friedrich Merz, dem nach Jahren in der Versenkung wieder ausgegrabenen CDU-Mann, der sich anschickte, Parteichef zu werden, sich das dann aber unter anderem mit einer äußerst ungeschickten Äußerung verbaute. Merz antwortete in einem Interview mit der Bild-Zeitung auf die Frage, ob er Millionär sei, er liege jedenfalls nicht drunter. Und ergänzte dann, ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in Deutschland zählen. Ganz Deutschland kippte Kübel voller Hohn über Merz aus. Ein Millionär, der meint, in der Mittelschicht gehe es den meisten so gut wie ihm, der hat offenbar schon lange die Bodenhaftung verloren. Dabei hat er es doch nur gut gemeint. Jedenfalls gut für sich selbst. Merz hatte offenbar bescheiden wirken wollen. Er hatte die Bedenken abbügeln wollen, als Finanzexperte bei der internationalen US-Investmentfirma BlackRock wisse er nichts vom gemeinen Volk und seinen Sorgen. Wahrscheinlich hoffte er, die bloße Selbstbetitelung als Mitglied der Mittelschicht werde ihn als bodenständigen Christdemokraten von nebenan erscheinen lassen. Der Versuch ging gründlich schief. Die Wahl zum CDU-Vorsitzenden verlor er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch inhaltlich war Merz' Aussage grundfalsch. Er hat nach eigener Auskunft mehr als 1 Million Euro verfügbares Jahreseinkommen. Ganz egal, welche Definition für Mittelschicht man anwendet, er liegt mit seinen Einkünften sehr deutlich darüber. Aber wer gehört denn zur Mitte? Es gibt eine Menge Definitionen dafür, weltweit und auch in Deutschland. Am einfachsten ist die globale Einordnung, die die Weltbank benutzt. Die Mitte sind demnach alle Bewohner eines Landes, die nicht befürchten müssen, in Armut abzurutschen. Die Experten dort meinen damit jene Menschen, die, ausgehend vom Durchschnittseinkommen, um 50% nach oben oder unten abweichen. Politiker und auch die Medien in Deutschland orientieren sich an einer Definition, die das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, das IW, aufgestellt hat. Demnach sind Singles in der Mittelschicht, die nach Steuern zwischen 1.444 und 2.709 Euro im Monat an Einkommen haben. Familien mit 2 Kindern müssen jeden Monat zwischen 3.030 und 5.690 Euro zur Verfügung haben. Und dann definiert das IW noch die obere Mittelschicht. Bei einer 4-köpfigen Familie etwa wären das alle mit einem monatlichen Nettoeinkommen zwischen 5.690 und 9.480 Euro. Also etwa 70.000 bis 115.000 Euro pro Jahr. Das Problem, das viele Menschen im Land derzeit zu spüren bekommen, ist dies: Die Mitte schrumpft. Es gibt zwar Wirtschaftsforscher, die dies bestreiten. Die Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft etwa argumentieren, die Mittelschicht sei so robust wie eh und je. Das Schichtgefüge in Deutschland habe sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert. Beleuchtet man allerdings genauer, was sich im letzten Jahrzehnt in Deutschland getan hat, stellt man fest, dass die Realität deutlich weniger rosig aussieht als vom IW beschrieben. Die Zahl der Haushalte, die rund um das mittlere Einkommen im Land verdienen, ist seit 1995 deutlich kleiner geworden. Sie ging von damals 48% auf 41% im Jahr 2015 zurück. Dagegen ist der Anteil jener, die armutsgefährdet sind, im selben Zeitraum deutlich gestiegen, und zwar von 11 auf über 15%. Unter den Armutsgefährdeten sind nicht nur Rentnerhaushalte oder Menschen, die aus anderen Gründen als wegen ihres Alters nicht arbeiten gehen. Die Zunahme betrifft alle gesellschaftlichen Gruppen, auch die Berufstätigen.